Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. We are coming to the close of chapter 1 of 1 Peter 1. Wir nähern uns dem Ende von 1. Petrus Kapitel 1. Three more verses. Noch drei Verse. For through the eternal and living word of God you have been born again. Denn durch das ewige und lebendige Wort Gottes seid ihr wiedergeboren worden. Really interesting, huh? Das ist wirklich interessant, oder? That you have not been born again out of yourself. Du bist nicht aus dir selbst heraus wiedergeboren worden. You know, a child cannot give birth to itself. Ein Kind kann sich ja nicht selbst gebären. God did that. Gott hat das getan. He gave you this new birth through the living word of God. Er hat dir diese neue Geburt durch das lebendige Wort Gottes geschenkt. So, who is the living word? Wer ist also das lebendige Wort? Well, of course, we all know that Christ is the living word. Natürlich wissen wir alle, dass Christus das lebendige Wort ist. Do you know, Jesus is the one. Again, it's so clear. He's the one who's given you eternal life. Jesus ist derjenige, und wieder ist es so klar, er hat dir das ewige Leben geschenkt. Once we understand this truth, we become so Jesus-focused. Sobald wir diese Wahrheit verstehen, konzentrieren wir uns ganz auf Jesus. So let me ask you a question. Ich frage dich. If you have become born again through Jesus, wenn du durch Jesus wiedergeboren wurdest, how can you lose your being born again through your works? Wie kannst du dann deine Wiedergeburt durch deine Werke verlieren? How can you? Wie kannst du das? Do you know, for me it's a very clear understanding. Für mich ist es ganz klar, that no Christian can ever lose his salvation. Dass kein Christ jemals sein Heil verlieren kann. The moment a Christian can lose his salvation, then it's not dependent on Jesus anymore. In dem Moment, in dem ein Christ sein Heil verlieren kann, ist es nicht mehr von Jesus abhängig. So Reinhard, do you believe once saved, always saved? Reinhard, glaubst du also, dass einmal gerettet für immer gerettet ist? No, I don't believe that. Nein, das glaube ich nicht. So it's very strange that there are some people who think that this is a contradiction. Es ist sehr seltsam, dass einige Leute denken, dass dies ein Widerspruch ist. They either think that, you know, once saved, always saved, or every day three times you lose your salvation. Sie denken entweder, dass man einmal gerettet für immer gerettet ist oder dass man jeden Tag dreimal sein Heil verliert. Look, you didn't find your salvation. Schau, du hast deine Errettung nicht gefunden. Your salvation was a free gift given to you by believing in Jesus. Deine Errettung war ein Geschenk, das du durch deinen Glauben an Jesus erhalten hast. So as long as you keep your faith in Jesus, you are perfectly fine. Solang du also an Jesus glaubst, geht es dir gut. Now, if you, for whatever reason, one day should make the choice, wenn du nun, aus welchem Grund auch immer, eines Tages die Entscheidung treffen solltest, that you do not want to believe in Jesus anymore, nicht mehr an Jesus glauben zu wollen, as the perfect sacrifice, als das perfekte Opfer, then you have not lost your salvation. You have made the choice to walk away from your salvation. Dann hast du dein Heil nicht verloren, sondern du hast die Entscheidung getroffen, von deiner Errettung wegzugehen, deiner Errettung den Rücken zu kehren. You simply have chosen not to believe anymore. Du hast dich einfach entschieden, nicht mehr zu glauben. And God respects your choice. Und Gott respektiert deine Entscheidung. But look how beautiful Peter says this here. Doch schau mal, wie schön Petrus das hier formuliert. So it's the eternal and the living word of God that gave us this beautiful new birth. Es ist also das ewige und lebendige Wort Gottes, das uns diese schöne neue Geburt geschenkt hat. Then he says, dann sagt er, and this seed that he planted within you, und dieses Same, den er in euch gepflanzt hat, it can never be destroyed, kann niemals zerstört werden, but will live in you and grow inside of you forever. Sondern wird für immer in euch leben und wachsen. Look, there is inside of your spirit. In deinem Geist. There is a seed that is eternal, that cannot be destroyed and that cannot be taken away from you. Gibt es einen Samen, der ewig ist, der nicht zerstört und der dir nicht weggenommen werden kann? So Look at this deep truth. Sieh dir diese tiefgründige Wahrheit an. There is something inside of your spirit that is living and that is eternal. Es gibt etwas in deinem Geist, das lebendig und ewig ist. The devil can't touch it. Der Teufel kann es nicht berühren. Your sin can't touch it. Deine Sünde kann es nicht berühren. Your weakness can't touch it. Deine Schwäche kann es nicht berühren. Nothing can touch that eternal seed that's planted inside of your spirit. Nichts kann diesen ewigen Samen berühren, der in deinem Geist gepflanzt ist. You know, if we would much more believe this truth and the lie that the devil is so powerful. Wenn wir dieser Wahrheit mehr Glauben schenken würden als der Lüge, dass der Teufel so mächtig ist, we would live so much more victoriously. Würden wir viel siegreicher leben. Doesn't John tell us in the first epistle of John in chapter 2? Sagt uns nicht Johannes im ersten Johannesbrief Kapitel 2, that we all have an anointing from the Holy One. Dass wir alle eine Salbung vom Heiligen haben? See, there is something planted inside of your spirit that is so eternal and so powerful. In deinem Geist ist etwas eingepflanzt, das so ewig und so mächtig ist. It is totally indestructible. Es ist absolut unzerstörbar. And it's growing and growing and growing and growing. Und wächst und wächst und wächst und wächst. That's why the Bible says in 2 Corinthians chapter 3. Deshalb sagt die Bibel im 2. Korintherbrief Kapitel 3. That as we keep beholding him with unveiled faces. Dass, wenn wir ihn mit unverhülltem Antlitz betrachten, what's gonna happen? Was wird dann geschehen? We will change from glory to glory to glory to glory. Wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt. It would do all of us Christians good to focus more on the eternal seed inside of us than on the weaknesses that we face every day. Es würde uns Christen allen gut tun, uns mehr auf den ewigen Samen in uns zu konzentrieren als auf die Schwächen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind. When you look at yourself and think, today it's a messed up day, remind yourself. Wenn du dich anschaust und denkst, heute ist ein verkorkster Tag, dann erinnere dich daran, that it doesn't matter how weak you feel today, inside of your spirit is an eternal seed that gave you new life. Es spielt keine Rolle, wie schwach du dich heute fühlst, in deinem Geist ist ein ewiger Same, der dir neues Leben geschenkt hat. And it's the seed of Jesus' DNA. Und das ist der Samen der DNA von Jesus. It's right there. In your spirit. Er ist genau dort in deinem Geist. Just learn to live by that and stop living by your own weaknesses. Lerne einfach, danach zu leben und hör auf, nach deinen eigenen Schwächen zu leben. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.